Hallihallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast, Episode Nummer 21 mit Lukas Seid gegrüßt. und mir, den Adrian. Hi. So, wir haben uns gedacht, wir drehen nochmal eine Episode von dem Heilbronn-Triathlon. Da würde ich gerne noch ein bisschen was zum Wettkampf erzählen und ja, zu meiner Taper-Woche. Wir hatten schon mal so das Taper-Training an sich so als Hauptthema bei uns und jetzt bin ich mittendrin. Da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Aber anfangen würde ich gerne damit, Lukas, wie geht's dir? Ja, wie waren so die letzten Tage so bei dir? Ja, also trainingstechnisch war es eigentlich ganz gut. Also ich habe diese Woche Spätschicht gehabt. Da ist das alles so ein bisschen, ja, muss man halt gucken, dass man das es noch hinkriegt mit der längeren Einheiten und so. Aber ich hatte mich eigentlich ganz gut geschlagen und habe Moment, wann war es? Dienstag, nee, Quatsch, am Mittwoch bin ich ja so fast 18 Kilometer gelaufen. Das wäre ja schon quasi meine Einheit der Woche gewesen. Da Okay. hatte ich ja, und am Montag bin ich noch mal ja, so um die 8 Kilometer gelaufen. Ich wollte heute noch mal laufen oder das geplant, laufen zu gehen. Das Problem ist halt, ich wollte es eigentlich noch vor dem Podcast machen. Aber hier hat es gerade richtig zugezogen und der Wind weht wie Sau. Deswegen habe ich das erstmal nach hinten geschoben und hoffe, dass später das Wetter einfach besser ist. Hast du das Podcasten vorgezogen? Genau. Ist ja auch richtig so. Ja, dann haben wir das schon mal im Kasten. Und dann, Genau. ja, also am Mittwoch, da bin ich wieder so Richtung Köppel hoch. Auch wieder auf der Silvesterstrecke. Und ja, dann mit einer kleinen Schleife nach Moment, Eschelbach. Und das ist so das Nachbardorf von Montabaur. Und dann quasi über Montabaur, über das Outlet Center. Da bin ich beim Nike Factory mal kurz angehalten, bin mal kurz rein, weil die haben momentan die Pegasus 33 da, aber die kosten 84 Euro. Und ich hoffe, dass sie nochmal irgendwie einen Sale drin haben und ich die auch ein bisschen günstiger kriege, dann schlage ich nämlich zu. Okay, hast du den jetzt schon mal geholt? Nee. Ich Nee, also ich meine, oder du wolltest dir die holen, oder Also da war doch irgendwas. ich hatte ja mal den Mike, den Trainer, der hatte Ah ja, in seiner genau, so wie Episode hat er ja der, gesagt, dass er die für so und so viel geholt hat und dann gab es die gerade bei uns günstiger und da hatte ich den geschrieben und hatte da auch überlegt, mir die zu holen, aber als ich einen Tag später da hingegangen bin, waren sie schon weg. okay. Also was lernen wir draus? Sofort, sofort mitnehmen, wenn man so ein Ja, Angebot das sieht. Ja, auf jeden Fall. aber gut, die 84 € für die Pegasus 33 ist eigentlich kein Angebot für ein Outlet Center, sage ich jetzt mal, weil die einfach Ja, die kriegst du jetzt im Internet auch für eben, 80 Euro. genau, die kriegst du eigentlich sogar schon für 77 € habe ich gesehen. Also das ist, wie gesagt, noch kein Schnäppchen. Da morgen ist hier, ja morgen ist hier lange Shopping Night oder so, wie das heißt das. Und dann gibt es halt immer noch Rabatte und sowas. Und da versuche ich nochmal mein Glück. Ja. Okay. Ja, da bin ich halt weiter nach Hause, aber da habe ich schon gemerkt, ich hatte nicht ausgiebig gefrühstückt, da hatte ich nur ein bisschen so Joghurt mit Obst und so und da die letzten Meter waren schon recht schwierig, das noch, ja, den letzten Anstieg, sage ich mal, bis hoch nach Hause war dann schon ein bisschen kraftzehrend. Was ich halt auch immer merke, ist, dass ich dann schon recht müde werde für die Arbeit. Also ich bin dann immer ein bisschen geschafft in der Arbeit, wenn man gerade so lange Strecken läuft. Und der Tag danach, also beziehungsweise der Arbeitstag dann nach dem Lauf war schon ganz schön heftig. Deswegen hatte ich gestern, ja, eigentlich wollte ich was machen, aber irgendwie konnte ich mich nicht aufraffen. Deswegen will ich heute unbedingt was machen. Und ja, eventuell muss ich mal schauen, das steht aber alles in den Sternen, würde ich gerne erwäge ich mal, den Forumslauf in Wetzlar zu machen, der ja schon... Ja, lange stimmt, der ist jetzt am Wochenende. Genau, der ist jetzt die ganze Zeit schon auf meiner Liste. Ich glaube, der... Aber den Halbmarathon dann, oder? Oder den Zehner? Weiß ich nicht. Wie gesagt, da steht alles in den Sternen. Ich muss gerade mal gucken, wie es privat halt läuft. Und dann werde ich mich entscheiden, ob ich da mitnehme, was ich mache. Und ja, wenn... Also entweder Zehner oder Halbmarathon, ja, das sind... Die Dinge, vielleicht, weiß ich nicht. Muss ich mal vielleicht mit Uwe mich kurz schließen, was er macht. Weißt du, was Uwe macht? Ich weiß gar nicht, ob der was macht. Ach so. Ja, also wo wir gerade beim Uwe sind, wir haben nachher nochmal ein kurzes Interview mit ihm zum Knastmarathon, der jetzt mittlerweile vor 3 Wochen ist. Leider hat es sich früher nicht ergeben, da was mit ihm aufzunehmen dazu. Wir haben nämlich von dem einen oder anderen Zuhörer mitbekommen, dass die Leute sehr gerne mehr dazu wissen würden. Und der Uwe sagte mir auch, dass der momentan so ziemlich, da sagte er eben auch im Interview, dass der in so einem kleinen Motivationsloch ist und jetzt momentan gar nicht so viel läuft. Gestern war auch hier in gestern meine ich war das, war auch ein Lauf, wo der Uwe eigentlich auch regelmäßig am Start war, war der auch jetzt gestern nicht dabei. Also der steckt da so ein bisschen in so eine kleine Läuferkrise, sage ich mal. Und apropos Motivationsprobleme, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du da jetzt, letzte Woche war das noch ein Thema, wie sieht's momentan aus? Ja gut, also ich habe ein bisschen mein Training umgeschnellt und mache jetzt auch wieder, sag ich mal, schnellere Einheiten, habe mal ein bisschen... auch mal Intervalle jetzt gemacht am Sonntag, glaube ich, war es. Und am Montag habe ich jetzt gerade mal aufgemacht, 7 Kilometer in 5er Schnitt. Das war mit 100 Höhenmeter. Und am Mittwoch bin ich die 18 Kilometer in 4,45 und habe da 330 Höhenmeter. Und das fand ich schon eigentlich eigentlich ganz gut. Und ich habe halt am Dienstag nochmal eine schöne Krafteinheit gemacht. 20 Minuten, hab da so 3 Kilo Hanteln, hab die mal mitgenommen und hab da jetzt damit mal ein paar Burpees gemacht, was sehr, sehr anstrengend war, aber es hat Spaß gemacht. Und ja, momentan läuft ganz gut und ich hab auch Lust, aber wenn das Wetter halt wie jetzt wieder so ein bisschen, vor allem der Wind dann halt so stark ist, das nervt dann halt so schon ein bisschen und das tut dann so den Spaß ein bisschen Abbruch. Ja, das ist so viel zu meiner Woche. Wie sieht's denn? Ich habe gesehen, du hast vor 2 Tagen, hast du, glaube ich, nochmal eine krasse Einheit auf dem Fahrrad gemacht, aber kannst du ja nochmal dazu... Was eine krasse Einheit auf dem Fahrrad? Ja, welche meinst du? 35 oder 40 Kilometer bist du da gefahren? Am Mittwoch, glaube ich, war es. Ich bin gestern einmal gefahren oder und gestern? Dann bin ich, ja, also gestern bin ich ja 35, ja. Ja. Du meinst die mit den 3x8 Minuten im Wettkampftempo, genau, sag ich mal. Genau, sowas. Ja, es ging, also das fühlte sich echt gut an, also da habe ich am Dienstag, aber da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, das war ein bisschen, es ging ein bisschen schwerfälliger. Ich befinde mich in der Taper-Phase, übermorgen ist der Wettkampf, ich habe gerade mal 4 Stunden 13 so an Trainingsdauer und das habe ich normalerweise so... manchmal am Montag, spätestens am Dienstag, so also in den letzten Wochen gehabt. Ich habe mal deine Seite aufgemacht bei Strava und sehe hier, am Anfang des Monats hast du 12 Stunden, ja, fast 13 Stunden und dann die Woche drauf hast du 10 und die letzte Woche auch 10, halb und ja, diese Woche 4. Aber mal krass runtergeschraubt. Genau, also den Umfang krass runtergeschraubt, allerdings die Intensität, die halte ich weiter hoch. Am Montag fing das schon an mit Schwimmen. Da bin ich 100er Intervalle gesteigert geschwommen, so die ersten 50 relativ locker und die zweiten 50 dann halt schon bis auf über den Wettkampftempo hoch. Ging eigentlich ganz gut, war eben 25 Minuten, das waren gerade mal 1200 Meter. Dann am Dienstag hatte ich eine Radeinheit. Da bin ich die Radstrecke von dem Burgasfeldener Radrennen abgefahren. Und zwar war das jetzt am letzten Sonntag, war hier ein Radrennen zwischen Oppenroth, Albach und Burgasfelden. Das ist eine 7-Kilometer-Runde. Und die Jungs sind da, glaube ich, 20, 30 Runden gefahren. Also ich bin 7 gefahren an dem Morgen mit 3x12 Minuten so im geplanten Wettkampftempo. Das ging, aber irgendwie so typisch Taper-Phase. Man merkt hier was, man merkt da was. Ne? Man fühlt sich irgendwie nicht ganz so wohl, irgendwie so ganz komisch. Und ja, also die Einheit, wie gesagt, also so von rein von Daten her und so alles im grünen Bereich und hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also vom Gefühl her ging das schon etwas schwerfällig. Aber das ist halt so in der Taper-Phase, finde ich so. Die Erfahrung habe ich auch schon früher oft gemacht. Und dann am gleichen Tag abends nochmal eine ganz coole Einheit. Und zwar mit meinen Kids bin ich mal so ein bisschen zum Auslaufen gelaufen, die laufen hin und wieder mit mir, haben da auf jeden Fall Interesse dran, was mich sehr freut. Bin dann so 2,5 Kilometer mit denen gelaufen. Ja, fand ich sehr cool, die beiden auch. Ja. Ja, am Tag darauf, am Mittwoch, nochmal eine kurze, knackige Intervalleinheit laufen, 4x4 Minuten im Halbmarathon-Tempo. Also Solo-Halbmarathon, nicht das, was ich jetzt für den Wettkampf plane, weil das wäre ja, also ja, ich habe mir schon vorgenommen, irgendwie so ein 4,50er-Schnitt würde ich da schon gerne beim Wettkampf laufen. Die Intervalle am Mittwoch waren dann halt so eher so in 4,20er Bereich, 4,20, 4,25, je nach Topografie, sage ich mal. Und interessanterweise, ich habe bei dem Lauf bin ich auf den Vincent gestoßen. Der ist auch zu der Zeit in den Licher Wald gelaufen. Und da sind wir so die letzten paar Meter, so einen knappen Kilometer, sind wir nochmal zusammengelaufen. Hat mir noch ein bisschen über seinen letzten Wettkampf erzählt in Moritzburg, den er auch wieder gewonnen hat, über die olympische Distanz. Hier nochmal auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch. Er hat einen Streckenrekord wieder geknackt. Also Vincent ist nach wie vor richtig, richtig gut drauf. Ja, war wieder schön, ihn mal zu treffen. Ja, gestern bin ich nochmal eine Radeinheit gefahren mit 3x8 Minuten im Wettkampftempo und das ging dann wirklich richtig gut. Also da fühlte ich mich schon besser auf dem Fahrrad und also gerade, ich muss sagen, für den Wettkampf, gerade das Radfahren, da bin ich wirklich gespannt, also ich muss ich glaube, so eine Radform, ich meine, Eigenlob stinkt, aber so eine gute Radform, wie ich jetzt sie momentan habe, das hatte ich wahrscheinlich zu meinen Ironman-Zeiten oder wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber das fühlt sich schon gut an auf dem Fahrrad, also das passt schon, also da bin ich doch schon recht zuversichtlich und gespannt, was da beim Wettkampf rauskommt. Heute Morgen nochmal ganz locker schwimmen, 1000 Meter, hab da 200er Intervalle daraus gemacht, mit ganz kurzen Pausen dazwischen. Ich habe jeweils immer so 5 bis 10 Sekunden Pause dazwischen gemacht. Bin 200 mit Poolboy geschwommen, mit erhöhten Armzugfrequenz und dann nochmal 200 ohne im Wechsel. Ja, 1000 Meter ist ja schnell, schnell geschwommen, aber auch schnell vorbei. Im Großen und Ganzen fühle ich mich gut, bin auf den Wettkampf gespannt. Allerdings muss ich jetzt nochmal hinterher werfen. Leider gibt es hier ein paar organisatorische Probleme, also familiär organisatorische Probleme. Da meine Frau selbstständig ist. Von zu Hause auch organisatorisch, meine ich. Meine Frau ist selbstständig und eigentlich war geplant, dass die ganze Familie mitkommt. Das kann meine Frau jetzt nicht. Und es kommt eigentlich noch dicker. Ich muss wirklich jetzt ein bisschen überlegen, wie ich das alles regel. Dass ich da doch rechtzeitig zum Wettkampf ankomme. Ja, das ist ja auch echt ärgerlich. Wir hatten ja schon im Vorgespräch, hatten wir ja auch gesagt, beziehungsweise hatten wir gesprochen und da hast du ja auch gesagt, letzte Woche hätte alles sein können. Ne? Und gerade dieses Wochenende passiert es, ja? Wo letzte Wochenende gar nichts passiert ist. Genau, letzte Wochenende waren wir alles zu Hause, naja, tote Hose will ich nicht sagen, aber war alles okay. Und aber wie gesagt, so ist das. Wenn man selbstständig ist, glaube ich, da steckt man nicht drin. Das, da hat man eigentlich auch nie so richtig Feierabend und einmal hat man Ruhe. Und gerade jetzt an dem Wochenende ist, also meine Frau, die kann sich wirklich kaum vor Arbeit retten momentan. Und das ist alles sehr schwierig. Dann man muss sich natürlich halt darum kümmern, was hier so, wer kümmert sich um die Kinder und so weiter. Ja, also ich will jetzt den Zuhörer nicht mit meinen familiären Problemen hier langweilen, aber alles in allem, es gestaltet sich etwas schwierig jetzt so die ganze Organisation, auch mit Heilbronn und mit dem Wettkampf an sich. Deshalb, ich muss gucken, wie ich das am besten halt regel, damit ich auch wirklich an dem Wettkampf teilnehmen kann. Naja, da hoffen wir doch so viel dazu. Und drücken dir auch mal die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie du das jetzt geplant hast. Dass das auch so ein bisschen vom Organisator ein bisschen dir entgegenkommen. Genau, also ich hab da eine Mail an die Organisation geschrieben. Ich weiß, es gibt ein Late Check-in, den ich aber bei der Anmeldung nicht mitgebucht habe. Das heißt, dass ich jetzt am Wettkampf morgen auch einchecken könnte, meine Startunterlagen abholen könnte und mein Fahrrad einchecken. Das geht nur mit diesem Late Check-in. Jetzt habe ich nochmal den Veranstalter angeschrieben, ob es möglich wäre, dass ich das jetzt irgendwie so im Nachhinein nochmal mit zubuchen kann. Ja, bis jetzt habe ich noch keine Antwort bekommen, aber die Frage habe ich erst heute Vormittag an den Veranstalter geschickt. Ich glaube auch, dass jetzt so zwei Tage vom Wettkampf, die jetzt wirklich alle Hände voll zu tun haben, aber mal schauen. Mal schauen, was da von dem kommt. Ich hoffe, dass sie überhaupt antworten, ja oder nein, damit ich da schon auch so ein bisschen die Gewissheit hätte, sozusagen, ob das passt oder nicht. Naja, der wird sich bestimmt melden. Ansonsten musst du vielleicht nochmal gucken, dass du irgendwie mal ans Telefon bekommst oder so. Ja, schauen wir mal. Also ich bin optimistisch, dass die sich noch melden. Und wie gesagt, also mir ist das klar gewesen. Ich habe natürlich jetzt nicht mit so einem Szenario gerechnet. Aber ich weiß, wie das jetzt halt so bei uns abläuft. Das ist halt manchmal hektisch. Manchmal, das ist auch der Grund gewesen, warum ich auch vor ein paar Jahren auch mit dem Triathlon aufgehört habe, weil ich dann früh gesehen habe, dass das einfach nicht funktioniert. Bis jetzt hat alles gut funktioniert. Jetzt hat natürlich doppelt und dreifach zugeschlagen. Aber schauen wir mal. Gucken wir einfach mal, wie sich's entwickelt. Ich bin noch optimistisch, dass alles klappt. Und Genau, positiv. In der nächsten Episode klären wir das ganze Drama auf. Ja, das werden wir bestimmt zeitnah tun, wenn du die Challenge beendet hast, dass wir das irgendwie zeitnah hinbekommen. Ja, genau, weil ich bin ja kurz eine Woche darauf, sind wir dann schon in Frankreich. Also das ist quasi jetzt die vorletzte Episode von, sagen wir mal, von Sommerurlaub. Ja, ich weiß nicht, wann bist du denn eigentlich im Sommerurlaub? Ich habe dieses Jahr keinen Urlaub. Urlaub? Also es ist vielleicht ein Kurzurlaub geplant, also es ist eigentlich gar nichts geplant, ehrlich gesagt. Meine Freundin hat mir zu meinem Geburtstag letztes Jahr einen Gutschein geschenkt das ist so ein Hotel, die haben Canyon-Bikes, die kann man dann da leihen, das ist so ein Gutschein halt dafür, das für das Hotel und für die Bikes, da kannst du halt Rennräder und Mountainbikes testen, so die neuesten von denen und eventuell werde ich das dann mal Ende Juli, Anfang August irgendwie hätte ich Bock drauf, so, dass es auch das Wetter halt stimmt. Und ansonsten durch den Umzug und das Problem mit dem Auto und so fällt das halt alles jetzt ein bisschen weg. Also ich hatte ja, ich sag mal, ein sportlicheres Auto. Da ich jetzt aber längere Strecke zur Arbeit habe, hat sich das Auto einfach nicht mehr rentiert und ich hätte viel zu viel fürs Benzin bezahlt. Deswegen habe ich das Auto jetzt verkauft und musste mir jetzt ein neues kaufen. Und der Umzug kommt dazu jetzt auch noch. Das, also, ja, dann halt noch einen neuen Job mit halbes Jahr, wie heißt es? Probezeit, genau. Die sind da sehr kulant. Also ich meine, im Endeffekt haben die schon gesagt, ja, das ist eigentlich kein Problem. Aber gut, ich will ja jetzt nicht nach 3 Monaten schon, weiß ich, 3 Wochen weg sein oder so. Also das, da werde ich mir auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, und wie gesagt, jetzt großartig Urlaub zu machen, ja weiß ich nicht. Vielleicht machen wir das. Das kostet auch. Ja, den Gutschein halt eventuell. Und ja, vielleicht doch nochmal irgendwie Spanien oder irgendwas Billiges, was man, ja, das wäre so, das sind so die Optionen, aber im Großen und Ganzen denke ich nicht, dass ich jetzt über ein, 2 Wochen lang weg sein werde, ja. Okay. Gut, aber wenn du jetzt dann nächste Woche, eine 24., wie lange bist du dann weg? Nächste Woche ist es 24., also wir fahren dann den Freitag darauf, das heißt, ich bin noch 2 Wochen da, okay. Genau, ich habe jetzt so ein bisschen den Kalender aus den Augen verloren, also wir fahren erst, was ist das dann? 30. Genau, 30. Am Freitag fahren wir weg. Am 2. habe ich den Exterra in Longemer, Exterra Frankreich. Und am Montag, den 3., fahren wir dann halt weiter nach Saint-Tropez. Genau, und dann da bleiben wir nochmal 2 Wochen und sind dann 14., 15., so um den Dreh sind wir dann irgendwann zurück. Ja. Genau, also Juli. 15. wäre der Samstag, 16. ist Sonntag. Ja, so um den Dreh, also an dem Wochenende auf jeden Fall. Ob wir jetzt Samstag oder Sonntag zurückkommen, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber so an diesem Wochenende sind wir dann wieder im Lande. Gut, da muss ich mir jemand anders suchen, mit dem ich über den Spartan Race Duisburg rede. Ja, das stimmt, der ist ja dann... Wann ist der jetzt genau? Die Woche davor dann quasi, ne? Genau, am 8. Genau, 9. Ja. Von dem Wochenende. Ich glaube, am 8. ist er. Ja, oder machst halt eine Solo-Episode. Ja, mal schauen. Wird sich schon was finden. Okay. Ja, zu meinem Training diese Woche war es das soweit. Vielleicht noch mal kurz zu ein paar Daten, Zahlen. Ich weiß nicht, habe das ganz gern und bin deshalb auch so ein bisschen ein Strava-Liebhaber, weil man da so die Zahlen so schwarz auf weiß hat. Ich habe so mit dem Training für Challenge habe ich im Januar, also so mit Beginn des Jahres, so gezielter angefangen oder überhaupt mit dem Triathlon-Training. Zuerst die ersten 2-3 Monate habe ich eher so blockweise trainiert. Eine Woche Schwerpunkt Rad, eine Woche Schwerpunkt Laufen. Das Schwimmen habe ich Anfang des Jahres etwas vernachlässigt, in Anführungsstrichen. Bin da wirklich sporadisch einmal die Woche schwimmen gewesen und das wurde dann erst so ab März mehr und so ein bisschen gezielter und strukturierter. Aber jetzt nochmal zu den Zahlen zu kommen, also in diesem Jahr habe ich knapp 39 Kilometer im Wasser zurückgelegt. Dazu auf dem Fahrrad habe ich knapp 2.500 Kilometer. Das ist ein guter Schnitt. Ich habe mir nämlich für dieses Jahr so 5.000 Kilometer so auferlegt, was ich gerne mal schaffen würde. Damit bin ich im Juni mit 2.500 so ziemlich im Plan. Und zu Fuß habe ich dieses Jahr knapp 700 Kilometer. Das zu den Zahlen. Ja, schon sehr beeindruckend und da merkt man auch, dass du eigentlich im Saft stehst, jetzt kurz vor deiner Challenge. Ja, also so vom wie du schon gesagt hast, jetzt auch so vom Umfang hier, so die letzten 2 Wochen so etwas über 10 Stunden, dann davor irgendwie knapp 13, dann gab es halt diese Kinzig-Triathlon-Woche, da war es halt nie so viel mit 7 Stunden, aber da habe ich auch so so eine halbe Woche getapert und bewusst rausgenommen. Aber alles in allem, so in den letzten 8 Wochen komme ich schon auf einen Schnitt von so 9 bis knapp 10 Stunden. Und das stimmt mich doch schon sehr positiv. Da habe ich mich doch schon gut am Riemen gerissen. Und wie gesagt, organisatorisch war das nicht immer ganz einfach, aber ja, jetzt ist das Training halt in der Tasche und ja, jetzt wollen wir hoffen, dass es mit Sonntag alles klappt. Ja, dann geh doch auch noch mal ein bisschen auf die Challenge ein. Wie hast du es denn geplant anzugehen? Hast du jetzt den Neo abgeholt? Hast du den mal getestet? Was hast du dir so vorgenommen? Also zum Neo, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe eigentlich an dem Tag, als ich es buchen wollte, habe ich eine Mail von Challenge Heilbronn bekommen, vom Veranstalter, dass die Neoprenanzüge, beziehungsweise dass man auf der Messe Neoprenanzüge von der Firma Aquasphere umsonst testen kann. Man kann sie wohl auch für den Wettkampf quasi auch austesten. Ich hoffe, dass das so stimmt, weil ich habe mich jetzt einfach mal darauf verlassen und hoffe, dass es klappt. Okay, sehr mutig. Ja, ich bin da recht zuversichtlich. Dazu kommt, dass das Wasser im Neckar, in dem Fluss, momentan, glaube ich, bei 20 Grad liegt. Am Sonntag sind 27 Grad angesagt, Lufttemperatur. Alles andere als mein Wetter. Ich habe eigentlich letzten Sonntag schon gesagt, hoffentlich ist nächsten Sonntag etwas kühler. Und es waren auch so um die 30 Grad letzten Sonntag. Weil, na gut, auf dem Fahrrad stört mich das nicht so sehr, aber erfahrungsgemäß alles über 20 Grad beim Laufen, das ist überhaupt nicht meins. Und da gehe ich ziemlich ein. Da hatte ich schon ein paar Wettkämpfe, wo ich wirklich vor die Wand gelaufen bin, sozusagen. Weil ich einfach so beim Laufen mit diesen warmen Temperaturen nie so klarkomme. Deshalb, schauen wir mal. Erstens, wie das wird bei dem heißen Wetter am Sonntag, und zweitens, ob überhaupt ein Neoprenanzug erlaubt ist. Sollte das Wasser, ich weiß es nicht, bin mir jetzt nicht genau, aber ich meine jetzt so über 20 Grad, 21, 22 Grad oder so, dann irgendwann können die Veranstalter auch Neoprenanzugverbot aussprechen. Hatten wir auch schon ein paar Mal beim Ironman Germany in Frankfurt. Da wurde am Wettkampfmorgen wurde ein Neoprenanzugverbot ausgesprochen. Deshalb, schauen wir mal. Also die Wassertemperatur, die steigt wohl von Tag zu Tag. Ich war auch schon ein paar Mal auf der Seite von Heilbronn. Dort gibt es einen Link, wo man sich die Wassertemperaturen da im Neckar anschauen kann. Und bin ich mal gespannt. Deshalb, also, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt ohne Neoprenanzug schwimmen kann, das stört mich jetzt nicht so sehr. Wenn das Wasser jetzt irgendwie nicht zu kalt ist, da mache ich mir jetzt wirklich nicht so den Kopf drüber. Ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Da macht mir wirklich die Außentemperatur beim Laufen macht mir viel mehr Sorgen als jetzt der Neoprenanzug an sich. Mhm. Ja. Weißt du denn, hast du mal geguckt, wie das Wetter werden soll? Ja, wie gesagt, 27 Grad. Aber sollst ist irgendwie Unwetter gemeldet oder? Strahlende Sonnenschein und 27 Grad ist das, was meine Wetter-App jetzt für Heilbronn vorhersagt. Ich gucke da jetzt irgendwie regelmäßig schon seit ein paar Tagen da ist jetzt die ganze Woche ist in Heilbronn immer so 1-2 Grad wärmer wie hier. Und wie gesagt, ja, also wenn ich jetzt gerade drauf schaue, gut, jetzt zeigt die App 26 Grad. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ist es schon deutlich über 20 und 26 ist schon eher mehr an 30 dran als an 20. Und von daher, bin ich mal gespannt. Wann startet ihr? Mein Start ist um 9.12 Uhr. Also es gibt Wellenstarts. Der erste Start ist um 9 Uhr. Da starten die Profis mit der ersten Gruppe. Und dann alle 12 Minuten gibt es einen Wellenstart. Dann bist du ja quasi der Halbprofi. Naja, ich bin glücklich, dass ich in der zweiten Gruppe starte, weil, weißt du, je früher, je besser. Vor allem, wenn es so warm werden soll. Also ich meine. Ja, eben. Umso früher man dann fertig ist, umso besser ist es dann halt auch wegen den Temperaturen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich irgendwie da auf der Seite irgendwas mit 8 Uhr in Erinnerung hatte, mit Start, und war sehr verwundert, dass ich 9 Uhr gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob ich mich da verlesen habe oder ob das irgendwas von letztes Jahr war oder wie auch immer, weil 8 Uhr wäre mir sogar noch lieber als 9 Uhr, weil wie gesagt, aufgrund der Temperaturen, ja, je früher, je besser. Ja gut, aber vielleicht zu früh ist halt das Wasser auch noch nicht so, gell? Also, naja, wobei, das wie gesagt, das wäre jetzt... Ja gut, wenn du den hast, ja, aber wenn du jetzt keinen hättest, ist vielleicht, weißt du, dann... Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Neopren erlaubt sind und dass Aquaspear auf der Messe steht und Neoprenanzüge verleiht. Ja, ich bin da, wie gesagt, auch diesbezüglich dann eher optimistisch, beziehungsweise mache mir da jetzt nicht so große Gedanken. Gut, ich würde mal sagen, das reicht ja erstmal so zu dem Thema. Da werden wir jetzt, ich denke mal, Sonntag oder Montag, wenn du dann fertig bist, nochmal ausführlich drüber reden, wie es dann halt gelaufen ist und wie die Strecken und so war. Da kannst du ja auch besser davon erzählen, als jetzt hier zu spekulieren. Genau. Ja, ich habe auch noch mal was, und zwar wurden wir gefragt bei der Folge mit den Jungs von Laufen Liebe Erdnussbutter, hatten wir ja mal auch angesprochen, dass bei dem Ironman, bei den Ironman-Regeln es kein, dass wegen der Ummeldung beziehungsweise ein Rücktritt vom Rennen, du hast ja gesagt, dass da mehr spekuliert wird mit denen, dass die Leute dann halt da nicht antreten. Und da wurden wir ja gefragt, weil wir ja nicht ganz sicher waren, wie das heutzutage ist. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Und du kannst ein Ironman auf einen anderen Ironman oder Ironman 70.3 legen. Du kannst, da die Ummeldegebühr wird dann aber 39 Euro kosten. Und plus 8% Activity-Gebühr, was das ist, weiß ich jetzt nicht, aber... und der Ironman muss im selben Jahr stattfinden. Du darfst aber auch immer noch nicht den Startplatz oder die Ummeldung auf eine andere Person. Ja, genau, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da war ich mir auch ziemlich sicher, also das ist bei Ironman-Rennen nicht möglich, dass du jetzt sagst, okay, ich würde gerne mein Startplatz jemand anders übertragen. Das lassen die nicht zu. Und ich weiß aber auch, dass das Challenge-Rennen da etwas kulanter sind, die ein bisschen mehr entgegenkommen als jetzt so die Ironman-Trademark. Aber was du jetzt gerade erzählt hast, ja, ich bin da, wie gesagt, also da hat sich bestimmt jetzt von meinem letzten Start bis jetzt haben sich bestimmt sehr viele Sachen verändert. Und das wusste ich jetzt auch nicht, ne, was du jetzt gerade so rausgefunden hast. Aber ich weiß, dass damals war das wirklich so, du konntest nicht starten und ja, dann hast du halt Pech gehabt. Es gab damals, ich glaube, du hattest schon die Möglichkeit gehabt, irgendwie so eine Rücktrittsversicherung irgendwie abzuschließen, was aber auch nicht so ganz billig war. Ja, und Naja, so ist es halt. Aber darf ich, wo wir gerade nochmal beim Ironman sind, wir hatten nochmal beim letzten Episode, war das bei letzten oder vorletzten Episode, haben wir erwähnt, dass Tim Don beim Ironman in Brasilien eine neue Ironman-Bestzeit aufgestellt hat. Kannst dich erinnern? Wir hatten über Brasilien gesprochen, aber da war doch hier mit dem... hier mit deinem ehemaligen Trainer, wie heißt er nochmal? Olaf Sabatius. Genau. Aber dann war das die Folge davor, wo wir so viel über Wettkämpfe und Ergebnisse gesprochen haben. Das kann natürlich sein. Genau, da am gleichen Tag, als wir die Episode aufgenommen haben, gab es ja den Ironman in Brasilien und den hat Tim Don hat ihn gewonnen, eben 7 Stunden 40 und ein paar Zerquetschte. Auf jeden Fall ist das bis jetzt so die schnellste Ironman-Zeit, wenn wir von Ironman-Trademark sprechen, aber nicht die absolute oder nicht der Weltrekord. Den hat nach wie vor Jan Frodeno. Was etwas ärgerlich ist, dass ich jetzt schon zwei oder drei Podcasts zu dem Thema gehört habe, also ein Podcast aus den Staaten, Triathlon-Podcast, eine sogar mit einem Interview mit Tim Dorn, wo das völlig außer Acht gelassen wird, ne? Da wird wirklich vom Ironman-Weltrekord und Ironman-Bestzeit gesprochen. Und die Tatsache, dass Jan Frodeno jetzt beim Challenge Rot, ja, 7:35 und ein paar Zerquetschte erzielt hat, wird völlig außer Acht gelassen, ne? Also das ist schon wirklich, wirklich sehr lächerlich. Also ich meine, alle wissen das. Also ist ja nicht so, dass Tim Don oder der Podcaster es nicht wissen, also die wissen es, aber ja, das ist einfach so, glaube ich, diese, ja, ich weiß nicht, auch so, ob das jetzt Konkurrenz zwischen den Athleten ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es zwischen Ironman und Challenge auf jeden Fall etwas Differenzen. Und ja, ich meine, weißt du, ich frage mich, wen wollen die da was vormachen? Ja, also immer wenn ich das höre, dann denke ich mir, Leute, das ist so lächerlich, das ist so lächerlich. Ja, da wird einfach so der Weltrekord wird einfach außer Acht gelassen. Ja, ja, so nach dem Motto, alles was zählt, ist das, was auf den Original Ironman Trademark Strecken oder Wettkämpfen erzielt wird. Ja. Das wollte ich noch mal kurz loswerden, weil es mich doch schon ziemlich ärgert und es wirklich vermehrt schon, ja, wie gesagt, zu hören war bei den Podcasts. Ja, man merkt, dass es dich ärgert. Ja. Aber es, ja, ich meine, Ja, Ehre, wenn Ehre gebührt, die brauchen oder? halt einen Aufhänger, weißt du, da können sie was, ah, oh, hier, wir haben den Weltrekordhalter zu Gast und keine Ahnung was. Also, ja, im Endeffekt, wie du schon sagst, weiß ja jeder. Ich glaube, sie haben vor Ja, denen nur, der weißt du, lacht wenn Sie da auch jetzt noch sagen würden, drüber. Ironman Streckenrekordhalter oder so, ja, irgend sowas. Also die sollten jetzt nicht irgendwie vom Weltrekord sprechen, ja, weil das hält Jan Frodeno. Okay, würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben Ja. noch ein bisschen was im Programm. Genau. Unsere neue Rubrik wechselt zu einem Podcast-Club, die Besten der letzten Woche. Lukas. Genau, die Besten der letzten Woche, die Zeit insgesamt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das jemals, Überbieten. ja, ob dieserjenige nochmal eingeholt werden in der insgesamten Zeit, und zwar der Niklas. Der hat nämlich jetzt schon fast 37 Stunden. Dahinter kommt die Stefanie mit 16 Stunden insgesamt, und Daiwa mit 15 Stunden, ja, auch fast 16 Stunden, aber der ist wirklich knapp dahinter. 7 Minuten, also der könnte sich noch ein bisschen was tun. Ja, die Distanz, da hatte Niklas natürlich auch Distanz insgesamt mit 668 Kilometer, natürlich auch weit die Nase vorm Haiwa mit 434. Und ich denke, das ist eine Sie, denn die Niki. Gehe ich mal davon aus. mit 309 Kilometer. Und ja, die längste Aktivität hat auch der Niklas mit 7 Stunden 46. Sorry, dass ich unterbreche. Niki ist ein R. Okay, siehst du, okay, dann tut mir das leid, aber Sorry, Niki. nix, kommt nicht mehr vor. Also der Niki, ja, aber bei den längsten Aktivitäten ist halt auch der Niklas mit 7 Stunden 46 weit vor der Stefanie mit 4 Stunden 31 und der Haiwa auch wieder knapp dahinter mit 3 Stunden 56. Ja, aber diese Woche ist die Stefanie auf Platz 1 mit 8 Stunden 20 Minuten bei der Ja, 14 momentan das fällt an, ja. insgesamten Zeit, ja, dann kommt der Ja. Pascal und der Marcel und dann erst der Niklas, der nur eine Aktivität hat, und das war seine letzte von, ich weiß gar nicht, von wo, auf jeden Fall nach Paris. Das war ja dann quasi sein Naja, Ziel. man muss auch sagen, der Niklas hat sein Ziel erreicht. Er ist in Paris angekommen. Ich glaube mittlerweile sogar auf dem Heimweg nach Hamburg. Also hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Echt eine super, super geile Geschichte. Ja. Und die feindliche Übernahme der Laufen lieber Erdnussbutter Niklas dauert noch an. Also der hat das ganz schön hier geholt und hat ganz schön was abgerissen auf dem Fahrrad. Man muss wirklich dazu sagen, die Stunden und die Distanz und so weiter, das hat er alles auf dem Fahrrad abgerissen. Also Niklas, Hut ab, aber auch an Stefanie und Haiwa, die sind auf jeden Fall auch gut dabei. Ich meine, Stefanie war auf jeden Fall letzte Woche unter den Top 3, ja, sehr fleißig, kann man nicht anders sagen, ja. Ja, ich wollte mal nachtragen. Der Niklas war, seine letzte Etappe war von der Champagne nach Paris. 116 Kilometer. Und ja, da hat er sich sein Croissant verdient. Auf jeden Fall, nicht nur ein. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's zum Club. Ah, nee, eins wollte ich noch sagen, und zwar, wir haben auch 10 neue Mitglieder seit der letzten Episode, wo wir das hier angekündigt hatten, dass wir jetzt auch einen Club haben, noch dazu bekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ja, also als weiter beitreten. Ja, wir brauchen mehr Leute. Wir wollen hier viel Konkurrenz haben und ja. An alle, die schon dabei sind, gibt noch ein bisschen Gas und überholt mal den Niklas. Kann nicht sein, dass hier ein anderer Podcaster vor uns ist. Naja, ich glaube, der Niklas, der wird jetzt so ein bisschen die Beine hochlegen. Ich glaube, das wird diese Woche so ein bisschen anders aussehen. Ja. Gut, wir wollten nochmal an dieser Stelle an unser Gewinnspiel erinnern. Geht nochmal an Facebook, da gibt es einen Beitrag, worüber es da geht. Oder auch in der vorletzten Episode haben wir das vorgestellt, unser Gewinnspiel, richtig? Ja, Lukas, vorletzte und genau. Letzte Episode haben wir nochmal auch davon berichtet. Und genau. Ihr hört ja da auch sicher den Podcast artig nacheinander, deswegen gehe ich mal davon aus, ihr wisst, worum es geht, nehmt weiter gut dran teil. Wir brauchen Leute, die mitmachen und würden uns freuen. Ja, wir würden uns freuen. Ja. Genau, dass wenn viele mitmachen, viel Interesse da besteht und wir hatten einer dieser Triathlons, wo wir mitmachen wollen, ist ja der Bonner Triathlon und der fand letzte Woche statt. Und wir haben uns gedacht, wir stellen den mal so ein bisschen vor. Adrian, willst du denn was zur Schwimmstrecke mal sagen? Ja, klar. Das ist so ziemlich die Besonderheit an Bonner Triathlon. Die Schwimmstrecke beträgt dort 3,8. Also es ist die Original Ironman-Distanz. Dazu kommt noch, dass dort von einer Fähre ins Wasser quasi gesprungen wird und dann gestartet wird. Das hat man auch nicht immer. Also schon sehr, sehr interessant. Man schwimmt mit der Strömung quasi, deshalb diese Überlänge. Es handelt sich dabei um eine krumme Strecke, die es so in der Form sonst nicht gibt. 3,8 Kilometer schwimmen, 60 Kilometer Fahrrad fahren und 15 Kilometer laufen. Ich persönlich finde die Strecken ganz cool. Das mit dem Schwimmen ist schon eine Besonderheit. Zur Radstrecke ist auf jeden Fall zu sagen, dass diese in, habe ich Wortfindungsstörung, Siebengebirge stattfindet, also ist alles andere als flach. Ich habe jetzt leider nicht vorliegen, wie viel Höhenmeter diese Strecke hat. Die hat eine Höhendifferenz ist 292 Meter und Gesamtanstieg sind 753 Meter. Okay, das ist einiges auf 60 Kilometer. Also es geht bestimmt ganz gut hoch und runter. Ja, also wie der Adi schon sagt, es geht halt von Bonn bzw. vom Beuel Richtung Siebengebirge nach Ittenbach und dann nach Himberg und dann geht es quasi wieder zurück mit noch einem kleinen Schlenker Richtung Bennerscheid und dann wieder zurück nach Beuel. Okay, ja. Also für denjenigen, der aus der Gegend kommt, ich glaube, Siebengebirge, ich meine, da kann man sich schon was drunter vorstellen. Also ich meine, so an sich, die Strecke Ja, also mit 700 Kilometer schon recht wellig. Die wird schon gut rauf und runter gehen. Der Adi meinte natürlich 700 Höhenmeter, nicht Kilometer. Was habe ich? Habe ich Kilometer gesagt? Ja. Okay, sorry. Ja. Ja, zum Laufen, wie gesagt, 15 Kilometer auf der Rheinuferpromenade. Ja, also ich glaube beim warmen Wetter, ich hab Erfahrung in Rot, damit am Fluss zu laufen. Beim warmen Wetter ist das natürlich hartes Pflaster und das hatten die letzte Woche. Die hatten auf jeden Fall, da in Bonn waren es um die 30 Grad gewesen. Ja, eine flache, schnelle Strecke. Ich finde, alles in allem ist der Bonner Triathlon ein sehr interessanter Wettkampf. Ja, den ich schon lange auf meine To-Do-Liste habe und den ich eigentlich so in der Planung für dieses Jahr irgendwie dummerweise außer Acht gelassen habe. Ja. Naja, gut, der war ja letzte Woche und nächste Woche hast du ja dein Challenge, von daher wäre das Ja, schon. ja, ne, aber jetzt, bevor ich mich für Challenge angemeldet habe, habe ich mir schon so einige Wettkämpfe angeschaut, die so jetzt für mich in Frage kämen und muss wirklich sagen, dass Bonn da jetzt irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Da habe ich einfach irgendwie total vergessen, irgendwie komplett außer Acht gelassen. Ja. Naja, gut. Zur Laufstrecke könnte man vielleicht noch sagen, dass es eine 5 Kilometer Strecke ist und man die halt dann dreimal laufen muss. Genau. Ja, schön am Rhein entlang. Ich denke, das ist, ich denke auch mal so von dem, was man da so sehen kann und was man da erlebt, denke ich, einer der schöneren Triathlon. Vor allem, wenn man mal in Bonn war, also Bonn ist auch eine richtig schöne Stadt, kann man auch ein bisschen einiges erleben. Von daher, ja. Auf jeden Fall einer der cooleren Triathlons, die man hier in der Gegend machen kann. Genau, und ihr habt die Chance, umsonst daran teilzunehmen, wenn ihr denn Interesse für Bonn habt. Es gibt ja noch andere Wettkämpfe zur Auswahl. Ja, also wenn ihr Interesse habt, dann wie gesagt nach wie vor anmelden. Genau. Und ja. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von uns. Wir haben ja noch das Interview mit dem Uwe, das hat aber der Adi geführt. Also bin ich da nicht Genau. dabei. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal gleich dahin ab und Ja, verabschieden ich musste, ich uns. würde, ich würde kurz noch was hinzufügen. Ich habe das Interview mit Uwe quasi in seine Mittagspause gemacht. Er hat sich bereit erklärt, da jetzt nochmal für ein paar Minuten zu mir zu kommen, nochmal das Interview aufgenommen. Es geht ja um den Knastmarathon in Darmstadt, wo der Uwe dran teilgenommen hat. Was der Uwe jetzt nicht erwähnt hat, aber was ihm aber dann doch im Nachhinein wichtig zu erwähnen war, das hat er noch mir nochmal im Nachhinein gesagt, ist, die Startgebühr für den Wettkampf liegt bei 35 Euro. Ist aber nicht teuer. Ist nicht teuer, nein, nein. Und man bekommt ein T-Shirt, ob der jetzt von den Insassen irgendwie entworfen wurde oder nicht, keine Ahnung, aber ein T-Shirt, wo die Startnummer draufsteht, da steht auch der Name des jeweiligen Starters. Also schon das Ganze mit viel Liebe und so weiter gemacht. Der Wettkampf an sich, so wie der Uwe erzählt hat, ist von den Insassen mitorganisiert. Die haben da mitgeholfen und ja, der Uwe war schon recht begeistert von dem Wettkampf. Aber ja, hört mal selbst. Ja, viel Spaß beim Interview. Genau, und wir verabschieden uns schon mal. Bis dann. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao. Und dir viel Glück bei deinem Challenge. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, ich habe hier mal den Uwe zum Interview. Der ist vor mittlerweile 3 Wochen den Knastmarathon in Darmstadt gelaufen. Da wollten wir auf jeden Fall mal was dazu hören. Ein eher ungewöhnlicher Marathon. Ja, Uwe, wie war's? Erzähl mal, vor allem das Ganze drumherum. Wie ist es da so alles abgelaufen? Jo, servus. Ah ja, erstmal bist du ja morgens erstmal rein durch die Schleuse Und dann wurdest du erstmal abgetastet und ja, alles durchsucht. Dann musste ich dann hinsetzen mit den Handflächen nach oben. Dann kam ein Drogenhund, der hat dann die Taschen durchsucht. Bei mir hat er den Kopf nämlich ganz tief in die Tasche gelegt, weil er meine Bananen gerochen hat. Aber alles gut. Ja, dann gehst du rein und dann haben sie so ein Pavillon aufgebaut, meldest dich an, holst deine Startnummer und dann wartest du, bis es losgeht, bis zum Start. Wie viele Teilnehmer gab es bei dem Lauf? Also ich meine, es wären nur 150, können sich da nur melden, aber ich habe auch jetzt teilweise Leute gesehen mit Startnummern mit 200er Nummern, also vielleicht haben sie es auch erhöht dieses Jahr, ich weiß es nicht genau. Die Insassen sind mitgelaufen? Es sind auch ein paar Insassen mitgelaufen, ich kann es nicht genau sagen, wie viele, aber es sind, denke mal so, also 4 Stück habe ich erkannt, meine ich, dass es Insassen gewesen wären, weil die von ihren Freunden hinterm Zaun gut angefeuert wurden. Okay. Aber ich denke mal so, also einige sind mitgelaufen, gehe ich schon aus, ja. Weil die haben ja auch so ein Knast-Marathon-Projekt. Steht auch bei denen in den Darmstädter Knast auf der Homepage drauf. Gut, zum Lauf selbst. Wie groß war die Runde? Ja, erzähl mal was dazu. War das jetzt irgendwie in dem Innenhof oder wie verlief die Runde? Also die Runde ging durch den ganzen Knast durch, also im ganzen Hofgelände. Die war etwas über 1,7 Kilometer. Sie ist genau vermessen, also sie ist bestzeittauglich, weil sie ist genau vermessen, sie ist offiziell vermessen. Das haben sie auch vorher gesagt, weil das haben sie auch mal erklärt, weil bei jedem Kilometer wird automatisch 1 Meter mehr genommen. Das wusste ich vorher auch nicht. Okay. Dadurch ist sie dann offiziell ist 42 Meter länger, mhm, und ist offiziell vermessen. Und die Runde, wie gesagt, sind 24 Runden, geht komplett durch den Hof, hat mal eine richtigen Wendepunkt, dann einen weitläufigen wie ein Wendehammer-Wendepunkt. Und ja, wie gesagt, es sind 24 Runden, windstill, weil es ja in der Mauer ist. Und ja, also wie gesagt, also für mich war es von der Strecke her ist es für mich der beste Marathon, um Bestzeit zu laufen. Okay, ja klar, so von den Verhältnissen, wie du gesagt hast, also windstill, schön durch die Mauer abgeschirmt. Wie lief es bei dir so? Naja gut, ich war ja 5 Wochen verletzt, bin ohne Training dahin, habe vorher einmal gelaufen. Muss auch wieder sagen, habe ich dann in den 5 Wochen auch wieder dermaßen hingerichtet mit 7 Kilo drauf, die ich vorher so nicht gehabt habe. Ja, ich habe das so just for fun gemacht. Ich bin da mit einem Kollege, der ist auch aus Wettenberg, der ist da gestartet. Da bin ich die ersten 5 Runden halt mal mit den Top 3 gelaufen, bis ich den wieder eingeholt hat, bis ich ihn einmal überrundet hat. Da bin ich mit ihm ein paar Runden gelaufen. Dann musste er mal aufs Klo, da habe ich wieder ein paar Runden alleine schneller gelaufen, bis ich ihn wieder eingeholt hatte. Und dann sind wir wieder ein paar Runden alleine und dann die letzten 3 bin ich dann wieder allein. Und ja, wie gesagt, also ich bin 3,26 gelaufen, ich sag mal, 10 Minuten wäre es locker schneller gegangen, ohne Probleme, aber wie gesagt, das dadurch, dass ich so lange nichts vorher gemacht hat, war es ja für mich nur ein Just-for-Fun-Lauf. Okay, für Just-for-Fun-Lauf ist die Zeit schon sehr stramm, muss man schon auf jeden Fall sagen. Ich habe gehört, die Verpflegung dort war gut. Ja, wie gesagt, also für mich ist, also für wer, man muss halt hart im Nemme sein, 24 Runden ist schon eine Hartnummer, sage ich jetzt mal. Wer es mal gewöhnt ist, so einen großen Marathon zu laufen, aber wie gesagt, du hast alle 1,7 Kilometer, kannst du deine eigene Verpflegung hinlegen. Du kriegst permanent Cola, Wasser, Gel-Packs nicht, aber so Müsli-Riegeln, Bananen gereicht. Nach den ersten 5 Runden gab es auch noch einen Stand mit Magnesiumwasser. Also wie gesagt, da ist alles da. Und dadurch, dass man halt auch sich dann richtig verpflegen kann, wie gesagt, kann man auch das Thema mit den Krämpfen ein bisschen besser noch koordinieren, sich mit Cola rein würgen und was weiß ich, dass es besser läuft. Also wie gesagt, für mich, also wenn ich bis nächstes Jahr im Frühjahr die Vorbereitung durchziehen kann, und gehe ich auf jeden Fall hin und dann versuche ich da nochmal die 2 Stunden 50 zu knacken. Okay, was war die Bestzeit da an dem Tag? Das schnellste war 2,54, wie gesagt, und ich bin ja die ersten 5 Runden mit den, der jetzt auch der zweite geworden ist, der ist 2,59 gelaufen. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht angeben, aber ich sag mal, wenn ich jetzt nach dem Bonn-Marathon noch ein bisschen weiter trainieren hätte können, glaube ich, hätte ich das Ding gewonnen. Okay. Ja gut, in Bonn lief es ja ganz gut für dich. Du warst ja im Frühjahr ganz gut drauf, das auf jeden Fall. Also deine Meinung nach, der Knast-Marathon in Darmstadt, klare Empfehlung? Also von mir auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss halt ein bisschen hart im Nehmen sein mit 24 Runden laufen. Dadurch auch permanent immer Leute vor dir hast, dass du auch, die du auch überholen kannst, die du schlucken tust, geht das eigentlich immer recht gut. Bist halt nie allein. Und wenn du, wie gesagt, wenn du gleich schnell in eine Gruppe reinkommst, die auch so auf deinem Level laufen, und wie gesagt, du kannst ja noch eine Begleitperson mit reinbringen, die musst du halt nur vorher anmelden, dann kannst du noch einen unterwegs noch, die können ja sich auch frei bewegen in der Zeit. Und sind noch unterwegs, sind auch noch zwei Eimer mit Schwämme. Dann haben sie eine Dusche aufgebaut, wo du drunter durchlaufen kannst, zwischendurch noch, wenn es zu warm ist, weil es war recht warm. Da ist ja von den Mauern halt die Hitze auch nochmal richtig wegstrahlt. Also, aber wie gesagt, für mich, also für Bestzeit zu laufen, und ist für mich ist der beste Marathon. Okay. Du sagtest ja im Vorfeld knapp 200 Läufer, die Startplätze sind auch ziemlich begehrt, gell? Das Ding ist ziemlich schnell ausgebucht. Also, ach. Ja, also wie gesagt, ich war, dieses Jahr war es das erste Mal, ich hatte mich versucht schon zweimal vorher anzumelden, da waren es eigentlich immer, war eigentlich immer voll, und dieses Jahr hatte ich mich auch recht früh, also im Januar hatte ich mich, oder Anfang, Ende Januar, da waren noch Plätze frei, wie gesagt, also ob es dieses Jahr ausgebucht war, ich gehe mal davon aus, aber es war sonst vorher immer, wie gesagt, immer voll, und wie gesagt, und aber man kommt doch vom Start her gut weg. Also wenn man halb schnell laufen will, muss man sich halt vorne hinstellen. Aber das geht dann ja gleich. Ich kann mal wie geschnitten Brot loslaufen. Also für mich ist, wie gesagt, für nächstes Jahr die Option, wenn ich fit bin und Lust habe. Zurzeit bin ich ja in so einem kleinen Motivationsloch. Aber wenn ich bis dahin wieder Gas geben will und so, dann wird das für mich der Marathon sein, wo ich versuche, die 2,50 nochmal zu knacken. Weil das ist für mich die beste Strecke dafür eigentlich. Okay, ja, glaube ich auch, dass das eine schnelle Strecke sein kann. Nochmal zum Abschluss nochmal eine Frage: Wie ist man da so empfangen, so einfach mal so von den Insassen her und so weiter? Wie läuft das da so alles ab? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also man wird halt schon, ich denke mal halt die schweren, ganz schweren Jungs, die waren halt hinter am Zaun, gehe ich mal fest von aus, weil die haben auch schon gerade so die Frauen ganz gut angefeuert. Und ja, wie gesagt, also der laufen auch rum, die machen Streckenposten, die machen Helfer bei den Getränke und bla bla bla. Das machen alles die Insassen. Das machen Insassen, ja genau. Und ja, wie gesagt, das war halt recht lustig, Geschichte war halt, wie sie sich halt so unterhalten haben, naja, ich habe jetzt hier 14 Monate noch, und wenn ich dann die Straben zusammenlegen, dann komme ich vielleicht ein bisschen eher raus. Und der andere, ja, das haben sie bei mir schon gemacht. Ich hatte 6 Jahre und 1 Monat, jetzt habe ich nur noch 5,5 Jahre. Da denke ich mir, ne, nur noch 5,5 Jahre, denke ich mir, ja, geht ja. Und ja, das war schon mal was anderes. Ich glaube, nach einer Woche, glaube ich, würde ich mich da drin erhängen, glaube ich. Also, das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, so ist alle, weil Leute ja waren alle nett und super, aber wie gesagt, also Gefängnis ist halt Gefängnis. Also. Ist halt ein Gefängnis, genau. Okay, ja, das hört sich alles in allem sehr positiv an. Du bist ja auch sehr begeistert von dem Lauf. Also insgesamt eine klare Empfehlung. Ja, wie gesagt, also für Leute, die halt die noch rundherum was haben wollen, ist natürlich nichts. Aber wie gesagt, wenn einer wirklich nur ballern will und die Bestzeit raushauen will und auf Scheiß drauf, dann ist für mich, wie gesagt, weil da ist von der Witterung her, weil auch wenn du mal stark gewinnst, so, du bist da drin halt, wie gesagt, geschützt, dann kannst du halt davon ausgehen, dass du vom Wetter her eigentlich immer die beste Option hast, auch wenn es mal ein bisschen regnet oder was weiß ich was. Also vom Wind und so her bist du am besten geschützt da. Dadurch, dass du aber auch ständig Leute vor dir hast und hinter dir hast, kannst du immer dann da so durchschießen. Und wie gesagt, für mich ist das, wie gesagt, eine klare Option für Bestzeit. Okay. Ja, super. Also ganz klare Empfehlung. Wir werden das mal weiterverfolgen, falls du nächstes Jahr mitmachst und fit bist, ob du da mal was Gutes reißen kannst. Alles klar, Uwe. Dann danke ich dir für das kurze Interview zum Knastmarathon und ja, viel Erfolg im weiteren Training. Was steht als nächstes an, nochmal zum Schluss? Ja, gut, jetzt erstmal gar nichts, weil ich habe irgendwie keine Lust zur Zeit. Okay. Aber bin ja dann erstmal sowieso außer Gefecht wegen meiner Operation an der Schulter ab August. Und gut, Frankfurt-Marathon bin ich angemeldet. Also ich hoffe, dass ich bis dahin wieder fit bin, dass ich laufen darf. Weil es scheint eine längere Pause dann wieder zu geben, aber wie gesagt, wenn ich, sobald ich wieder laufe, ich auch ohne Training das Ding wieder, wie gesagt, gemeldet bin ich mit meiner jetzt eigenen Startnummer und da muss man ja auch dann versuchen zu starten. Genau, okay, also viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal, Uwe. Okay, bis dann, tschüss. Ciao.